Andacht vom 2.9.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Lektionen aus Johannes 12. Heute rede ich über Johannes 12. Jesus verbringt seine letzten Momente mit seinen Jüngern. Lazarus war vorher auferweckt worden und es folgten Jesus immer noch mehr Leute, was anderen Menschen wiederum gar nicht gefällt. Die Spaltung zwischen denen, die Jesus gut fanden, und denen, die ihn nicht mochten, wurde immer größer. Maria goss das Öl über Jesu Füße und salbte ihn damit. Judas war sehr empört darüber. Er meinte, das sei eine Verschwendung, man hätte das Geld den Armen geben können. Jesus antwortete ihm, dass Maria nicht aufgehalten werden sollte. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Hört her, ich habe Prediger gehört, die behaupten, Jesus habe gesagt, dass es doch immer Arme gibt, man kann sie ignorieren. Aber das hat Jesus nie gesagt. Sein ganzes Leben und das Leben der Apostel zeigt uns, dass wir immer für die Armen da sein müssen. Solch eine Aussage trifft das Herz Jesu überhaupt nicht. Wenn Jesus sagte, dass die Armen immer da sind, meinte er nicht, dass man die Armen ignorieren sollte, sondern er konfrontierte das Herz von Judas. Die Menschen werden so schnell religiös, weil sie Jesus nicht verstehen. Jesus konfrontierte Judas Herz, weil Judas überhaupt nicht an die Armen dachte. Schau, was in Vers 6 steht. Er sagte dies nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Ist das nicht unglaublich? Jesus sah, was im Herz von Judas war und gab ihm noch eine Chance. Es geht nicht um das, was äußerlich sichtbar ist, sondern um das Herz. Jesus schaut immer auf das, was im Herzen ist. Die Menschen liegen oft so falsch, weil sie nur nach dem urteilen, was sie äußerlich sehen. Wir denken, wir haben etwas gesehen, aber es ist nur äußerlich. Jesus ist da ganz anders. Er wird immer schauen, was im Herzen ist, und danach urteilt er. Wenn die Kirche doch aufhörte, nach dem Äußeren zu urteilen, wir würden einfach die Menschen lieben. Noch etwas zu Judas. Nicht nur, dass er lügt, er nimmt auch noch vom gemeinsamen Geld. Wenn wir Judas Herz nicht kennen und hören, was er sagt, wie würden wir Judas Herz beurteilen? Wir würden vielleicht überlegen, wie viel Geld wir in einem Jahr verdienen. Und wenn wir feststellen, dass Maria ein Jahreseinkommen über die Füße Jesu gießt, würden wir wohl Judas recht geben. Um uns herum gibt es so viele Arme, die Hilfe brauchen. Judas sagt ja, welche Verschwendung. Denkt, wie vielen Armen wir mit diesem Jahreseinkommen hätten helfen können. Wenn du aber das Herz von Judas kennst, wenn du weißt, dass er das Geld in den Kasten gelegt und später gestohlen hätte, wie hättest du dieses Herz konfrontiert? Ich wette, wir alle hätten anders reagiert als Jesus. Judas, du Heuchler, du willst dich nur bereichern, du bist ein Dieb. Die Armen bleiben bei dir arm. Du klaust dir das Geld aus unserer gemeinsamen Kasse. Du bist ab sofort nicht mehr der Schatzmeister. Jesus war nicht so. Er äußerte nur, die Armen werdet ihr immer um euch haben, aber mich nicht. Ihr seht, wie Jesus Judas Herz konfrontiert. Er greift nicht Judas an, sondern verteidigt vielmehr die Frau. Das macht die Liebe Jesu immer. Während wir immer denken, dass wir doch Position beziehen müssen, dass Unrecht aufgedeckt werden muss, zeigt Gott uns unsere Herzenshaltung auf, weil er uns liebt. Deshalb offenbart er uns, wie wir drauf sind, weil er nicht möchte, dass wir uns zerstören. Jesus hatte immer eine tiefe Liebe für Judas, wenn er ihn konfrontierte. Jesus wollte nicht, dass Judas sich durch seine Betrügereien selbst schädigt. Er zeigte Judas immer sein Herz, weil er ihn liebte. Letztendlich war das Geld, mit dem Jesus verraten wurde, leider Judas Untergang. Jesus konfrontierte Judas in seiner Liebe. Das müssen wir viel mehr tun als Christen. Wenn die Kirche das mehr machen würde, wenn wir die wahre Liebe in uns hätten und damit auf Menschen zugingen, würden wir vermutlich in der Welt anders ankommen. Viele Menschen verstehen den neuen Bund nicht. Sie hören, alles ist vollbracht am Kreuz und dass Gott uns durch das Kreuz unsere Sünden vergeben hat. Dann aber sind sie verwirrt, weil Jesus sie konfrontiert. Wenn ich Daniel liebe, muss ich ihn in Gottes Liebe ermahnen und verteidigen. Ich hatte letzte Nacht einen prophetischen Traum, seit einer Woche wieder. Seltsam, so selten. Es war ein klarer Traum. Jesus sagte zu mir: Reinhard, du musst mir helfen, dass die Kirche versteht, dass man einander in meiner Liebe begegnen soll. Weiter sprach er: In diesen Tagen, die kommen, werden nur die gut überleben, die ihr Herz auf mich ausgerichtet haben. Denk darüber nach. Wir müssen verstehen, dass wir für Jesus und für andere leben. In Kapitel 12 geschieht noch mehr. Die Hohenpriester überlegen, ob sie Lazarus töten sollen. Jesus zieht in Jerusalem ein und es werden Vorbereitungen für das Passafest getroffen. Ich habe das schon so oft gelesen, aber ich lese es so gerne immer wieder. Schaut, was Jesus in Vers 25 sagt. Zunächst wirkt das verwirrend. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben hasst, wird es gewinnen. Jesus liebt das Leben. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Wir brauchen nicht in ein Kloster zu gehen, um unser Leben zu verleugnen. Jesus gab uns überfließendes Leben. Warum also sollen wir unser Leben hassen? Oder ist das eine wunderbare Bestätigung für Depressive? Ich hasse mein Leben, es ist nichts wert. Hier steht, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben hasst, wird es gewinnen. Jesus, ich will mein Leben nicht verlieren. Ich will mein Leben nicht hassen. Selbst Paulus sagt, dass jeder auf sein Leben achtet. Es ist normal für uns, dass wir unser Leben achten und genießen. Und Gott setzte Adam und Eva in den Garten und befahl ihnen, ihr Leben zu genießen. Wie kann Jesus da ankommen und das Gegenteil sagen? Ich gebe euch ein für allemal diesen Schlüssel. Jesus verwendet in diesem Vers dreimal das Wort Leben. Das erste Mal heißt es, wer sein Leben liebt. Beim zweiten Mal heißt es, wer sein Leben hasst. Das dritte Mal steht da, wird sein Leben bewahren. Es liegt an der Armut unserer Sprache, dass das griechische Original nicht gut ausgedrückt ist. Das Griechische hat verschiedene Wörter für Leben. Beim ersten Mal ist unser natürliches, irdisches Leben gemeint. Ebenso beim zweiten Mal. Das dritte Mal Leben meint ewiges Leben. Auf Griechisch Zoe. Und das bedeutet Leben in derselben Qualität, wie Jesus es hat, das überfließende Leben Jesu. Jesus sagt also, wenn ihr das überfließende Leben haben wollt, das ich habe, wenn ihr das die ganze Ewigkeit lang haben wollt, müsst ihr dieses irdische Leben gering achten. Wenn wir Jesu Leben haben wollen, dürfen wir unser natürliches Leben nicht wertschätzen. Was ist damit gemeint? Es geht um meine Begabungen, meine Talente, meine Wünsche, mein Geld. All das werden wir einst verlieren. Das natürliche Leben werden wir eindeutig und völlig verlieren. Aber das überfließende Leben Jesu werden wir nie mehr verlieren. Im Leben Jesu ergreifen wir die Ressourcen dessen, was am Kreuz erwirkt wurde. Viele Menschen fügen Jesus nur zu ihrem Leben hinzu. Das ist kein wirkliches christliches Leben. Jesus ist keine Ergänzung, sondern ein Ersatz. Wenn du Jesus annimmst, musst du dein ganzes natürliches Leben abschreiben. Du musst dein Leben ersetzen für sein Leben. Paulus verstand das so gut. Er sagt, er lebt nur noch in Christus. Er hatte keine Angst mehr um sein natürliches Leben. Er sorgte sich nicht um seinen materiellen Status. Er konnte mit allem oder ohne alles leben. Er sagte, freut euch im Herrn. Jesus ist unsere Freude. Paulus umarmte Jesus vollkommen in seinem Leben. Aber viele Christen haben Angst, ihr Leben zu verlieren, wenn sie Jesus annehmen. Jesus sagt, du bekommst erst alles, wenn du dein Leben durch mich ersetzt. Leute, um uns herum wird alles erschüttert. Menschen, die an ihrem Leben festhalten, werden dann nichts mehr haben, was sie hält. Ich erhalte täglich Nachrichten von Menschen, die sich erschüttert und unsicher fühlen. Die Menschen müssen diese einfache Wahrheit verstehen. Sie müssen diese Lektion lernen. Sie müssen aufwachen und erkennen, dass sie ihr natürliches Leben aufgeben und dafür wahres Leben erhalten sollen. Aber sie kämpfen darum, ihr natürliches Leben zu erhalten. Wir müssen das endlich kapieren. Ich bete, dass den Menschen die Augen geöffnet werden und sie sehen können, wo das wahre Leben ist. Ich habe verstanden, dass Menschen, die das nicht sehen wollen, die Wahrheit nie sehen werden. Ich ging vor Jahren mit Debbie spazieren, dabei erzählte ich ihr, was für mich als Leiter besonders schmerzhaft ist, zu sehen, wie die Leute immer wieder das gleiche Problem haben und nichts ändern wollen. Sie laufen durch die Wüste und geben immer anderen die Schuld dafür, anstatt zu erkennen, dass es ihre eigene Wahl war. Wenn man genau liest, stellt man fest, dass nicht Gott die Israeliten in die Wüste schickte, sondern sie selbst wollten das. In 4. Mose 13 lesen wir, als die Kundschafter aus dem gelobten Land zurückkamen, wollte das Volk Israel in der Wüste sterben. Gott lässt dir dein natürliches Leben, wenn du das willst. Er respektiert unsere Entscheidung. Er lässt uns am natürlichen Leben festhalten, wenn wir es nicht loslassen wollen. Jesus wird uns klar machen, worum es geht, aber er nimmt uns unser Leben nicht weg. Jesus bietet uns sein unglaubliches, erfülltes Leben an. Aber er lässt uns die Wahl. Ich sprach gestern bei unserer Hauskirche mit einem Mann, der ein ziemlich zerstörtes Herz hat. Er ist ein junger Mann, ich liebe ihn sehr. Er sagte, ich habe Sehnsucht, im Übernatürlichen zu leben und ein außergewöhnliches Wunder zu tun. Er bat Gott also, ihn dahin zu bringen, wo ein Wunder passieren könnte. Dann stand er vor einem Mann in einem Rollstuhl. Der Mensch hatte einen Unfall und saß seither im Rollstuhl. Doch nun traute sich mein Bekannter nicht, zu beten, dass der andere aufsteht. Solch eine Erfahrung machen so viele von uns. Sie wollen Außergewöhnliches erleben, doch dann trauen sie sich nicht. So funktioniert das nicht. Wenn ihr die Bibel studiert, stellt ihr fest, dass die Menschen, die ein übernatürliches Leben lebten, ihrem natürlichen Leben den Rücken zugekehrt haben. Sie lebten nur ein Zoe-Leben. Und schaut, wie viele Ausreden wir haben. Mein Vater war so, meine Mutter hat und so weiter. Die Schuld liegt immer im natürlichen Leben. Paulus sagt, von jetzt an erkenne ich niemanden mehr im Fleisch. Warum wollen wir in unserem eigenen Leben leben, statt im überfließenden Leben Jesu? Schaut, wie die Kirche aufgebaut ist. Wer eine natürliche Leiterschaftsbegabung hat, der wird zum Leiter gemacht. Wer gut mit Geld umgehen kann, kümmert sich um die Finanzen. Ich sage, viele der Talente, die die Menschen haben, sind nicht mal von Gott gegeben. Was? Die Talente sind nicht von Gott? Ja, es kann sein, dass dich deine Eltern dahin geschoben haben. Viele Kinder leben ihr Leben für ihre Eltern. Einst kam eine Frau zu mir, sie war sehr verzweifelt. Hier ist mein Sohn, bete für ihn. Wofür soll ich beten? Er soll Medizin studieren. Bitte bete, dass er an der Hochschule angenommen wird für das Studium. Ich erkannte, dass ein Medizinstudium nicht das Ziel des Jungen war, sondern der Wunsch der Eltern. So schaute ich in die Augen des Jungen und fragte ihn, warum willst du auf diese Schule? Und zur Mutter sagte ich bete nicht für ihn, ich werde nicht beten, dass er deinen Traum erfüllt. Das sind Beispiele, wie wir unser natürliches Leben leben. Wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden. Will ich Jesu überfließendes Leben, das von ihm kommt? Dann kann ich nicht mein natürliches Leben leben. Ich begann mit 16 Jahren zu predigen. Als ich 21 Jahre alt war, fuhr der Pastor unserer Gemeinde weg in ein anderes Land, denn er war ein Missionar. Ich übernahm so lange die Gemeinde. Der Pastor ließ seine Frau da. Sie war sehr froh darüber. Die beiden stritten ständig in der Gemeinde, auch während er predigte. Und die Frau war bitter und ärgerlich. Die Gemeinde war mit dieser Art des Predigens nicht zufrieden. Kurz dachte ich nutze einfach mein natürliches Talent. Ich kann ja reden. Aber ich sollte fünfmal pro Woche predigen. Das ist viel. Fünf Predigten vorzubereiten, das ist viel Arbeit. Dann stellte ich fest, dass ich Gott einfach vertrauen musste. Denn der Herr sagte zu mir, Reinhard, du musst dich entscheiden. Vertraust du deiner natürlichen Begabung, dass du reden kannst? Oder vertraust du mir? Wenn du deiner natürlichen Begabung vertraust, werde ich nicht mit dir sein. Das war entscheidend für mich. Ich verlasse mich nicht auf meine Talente oder auf das, was ich liebe und gern tue. Ich tue, was Jesus will, egal was ich will. Mein eigenes Leben im Fleisch lebe ich nicht mehr, sondern ich lebe im Leben Gottes. Denn dieses Leben behalte ich in der Ewigkeit. Entscheide dich, du hast die Wahl. Sag dem Herrn, ich hasse es, im Natürlichen zu leben. Dann wird das Leben Jesu durch dich fließen, du wirst in ihm fließen, göttliches Leben wird durch dich fließen und es werden Zeichen und Wunder geschehen. Amen.